Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hatte eine unheilbare Krankheit und bin trotzdem, obwohl mich alle aufgegeben hatten, heute kerngesund. Auf wen von euch trifft das zu? Bei wem von euch gab es, obwohl sehr schwer krank oder unheilbar krank, vielleicht eine Spontanheilung? Wer hat sich einer ganz unkonventionellen Therapie unterzogen? Wer war vielleicht beim Geistheiler oder bei einem Schamanen? Also unser Thema, ich hatte eine unheilbare Krankheit und bin heute kerngesund. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, von diesem sehr freudigen Ereignis, dann solltet ihr diese Nummer hier wählen, 0180 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0180 5678 110. Erste Anruferin, Conny, 47 Jahre alt. Aber Conny ist keine Anruferin. Conny. Oh, hey, ich höre es jetzt schon. Ich bitte um Mann. Conny ist ein Mann. Aber es gibt wenige Männer, die Conny heißen. Deswegen mag man... Von Konrad. Von Konrad. Sagen wir nicht Konrad, sagen wir Conny. Wäre mir lieber, ja. Ja. Gut, ganz kurz erklärt, ich bin jetzt 47. Ja. Ich habe vor rund 22 Jahren drastisch mit Herzrhythmusstörungen zu tun gehabt. Das heißt also, es fing irgendwie samstags an, es hat sich alles bei mir in der Brust zusammengezogen. Mhm. Der Notarzt musste kommen, man hat mich ins Krankenhaus eingeliefert. Man stellte dort erst im Zuge der ersten Diagnose Überarbeitung fest. Dann sagte man mir Erschöpfung und kam dann auf diese komischen Herzrhythmusstörungen, weil ich damals einen drastisch erhöhten Blutdruck hatte von 180 zu... ist im Alter von 25 Jahren nicht gerade so, weiß ich nicht, ne? Also einen sehr hohen Blutdruck. Ja, zu der Zeit auf jeden Fall. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Mhm. Meine Lebensumstände haben mich zur Entspannung, hat man dann abends eben halt auch ein bisschen Alkohol getrunken und damit man dann eben halt abschalten konnte, in den Schlaf kam. Mhm. So. Dann bin ich von meinem Hausarzt, der mich ja von Kind aus kannte, bin ich dann auf Beta-Blocker eingestellt worden. Mhm. Beta-Blocker sind ja dafür zuständig, dass diese Herzrhythmusstörung oder dieser Nerv, der dafür zuständig ist, dass dieses Herz außer Gleichgewicht kommt, einfach in eine Ruheposition kommt und dass man eben halt dann ruhig gestellt wird. Ja. So. Der hat mir dann auch wahnsinnig viel Angst gemacht. Der hat gesagt, also EKG sieht sehr schlecht aus. Diese Dinger musst du also ewig nehmen. Du kannst keinen Sport treiben. Du musst dich langsam bewegen. Treppen steigen vorsichtig und. Gut. Das hat mir dermaßen viel Angst gemacht damals, dass ich gedacht habe, Mensch, diese Dinger, die sind wie eine Krücke für mich. Das heißt also, ich bin ohne diese Tabletten nicht aus dem Haus gegangen. Ich bin nicht unter Leute gegangen, weil ich da irgendwelche Panikzustände kriegte. Kriegte Schweißausbrüche. Mhm. So. Und dann passiert Folgendes. Ich habe dann irgendwo gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. 25, immer agil, immer dem Leben aufgeschlossen. Bin zu einem ganz anderen Arzt gegangen. Mhm. Und ich muss natürlich sagen, mir ging es mental sehr, sehr schlecht. Wie gesagt, ich bin ohne diese Pillen nicht aus dem Haus gegangen. Wenn ich mit dem Auto 150 Kilometer entfernt war, ich bin zurück nach Hause gefahren, habe mir die Pillen geholt, weil das war eine richtige Krücke damals. Und der erste Arzt hat zu dir gesagt, dieses hast du jetzt quasi dein Leben lang am Hals. Genau so. Du musst jetzt immer diese Dinger nehmen, sonst besteht sogar akute Lebensgefahr unter Umständen. Ja, weil der, ich dürfte also mich nicht überanstrengen, ich dürfte keinen Sport treiben und dergleichen mehr. Ich müsste also ein ruhiges, gesittetes, ein ganz normales Leben führen. Kein Alkohol, keine Zigaretten etc. So, jetzt bist du zu einem anderen Arzt gegangen. So, der hat natürlich mich untersucht, ein EKG geschrieben. Ich habe ihm von meinen Medikamenten erzählt. Der erzählt mir genau das Gleiche. Und dann bin ich noch zu einem dritten Arzt gegangen und der erzählt mir auch das Gleiche. Weil ich war immer fröhlich, lustig, aufgeschlossen im Leben gegenüber. Mhm. Das kann nicht wahr sein. Mit 25 Lebensende, Feierabend erledigt. So, aber dann gab es irgendwie eine Wendung. Ich bin mit meiner damaligen Frau in Krefeld durch die Stadt gegangen, lasse mir dort im Rahmen einer Stadtfestaktion meinen Blutdruck von der AOK messen und ich sage noch scherzhafterweise zu diesem Menschen da, dann wird ihnen wahrscheinlich gleich das Gerät da irgendwie explodieren und der misst meinen Blutdruck und sagt, eher zu niedrig als zu hoch. Und das hat mir dann irgendwie ganz stark zu denken gegeben. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, da ist irgendwas falsch. Mhm. So, dann, ich habe eine sehr liebe Frau damals gehabt. Ich habe mein Leben umgestellt, ich bin ruhiger geworden. Ich habe mich mit autogenem Training beschäftigt. Hast du denn weiterhin diese Medikamente genommen? Ja, zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der nicht in die Kirche geht, aber der an gewisse Dinge glaubt. So. Also du hast jetzt bemerkt, oder bei diesem Zufallsmessen, dass dein Blutdruck eigentlich zu niedrig war. Welche Konsequenzen hatte das dann? Das hatte die Konsequenz, dass bei mir im Kopf irgendwas ausgelöst wurde. Mhm. Und gesagt, das kann ja nicht sein. Mhm. Immer zu hoher Blutdruck. Alle Ärzte sagen dir, das geht so nicht. Du wirst so alt werden mit diesen Beta-Blockern. Hast du konkret was unternommen danach? Nein, ich habe gar nichts unternommen. Ich habe einfach diese Dinger ausschleichen lassen. Das heißt also, man kann diese Beta-Blocker nicht von heute auf morgen absetzen. Mhm. Ach so, dann hast du aber erheblich was unternommen. Du hast dann die Medikamente, die eigentlich für dein Leben sehr wichtig waren, angeblich wichtig waren, hast du nicht mehr eingenommen. Ich habe sie von also richtig ausschleichen lassen. Mhm. In der Packungsbeilage steht also innerhalb von 4 Wochen den mhm. Zeitraum, also mhm. heute einnehmen, morgen sein lassen, übermorgen wieder einnehmen, 2 Tage danach. Wie erging es dir denn danach? Besser. Besser? Und du hast sie bis heute nicht eingenommen? Ich bin danach, 3 Monate, nachdem ich die Dinger habe ausschleichen lassen, wieder zu meinem Hausarzt mhm. gegangen, habe meinen Blutdruck messen lassen. Der sagt, wunderbar, wir haben alles im Griff. Wie viele Tabletten brauchen Sie? Wie viel darf ich Ihnen verordnen? Da habe ich gesagt, keine. Seit 3 Monaten clean. Also, da kann man nur froh sein, dass du durch die Innenstadt, was war das, von Herford? Nein. Von Krefeld gegangen bist. Richtig. Und dass man da den Blutdruck messen. Ich möchte eines damit sagen. Erstens, ich glaube an den Selbstheilungsprozess, mhm. nicht in allen Krankheiten, mhm. muss ich dazu sagen. Mhm. Und dazu kommt noch, man sollte wirklich nicht allen Ärzten glauben. Mhm. Man sollte tatsächlich an sich selber glauben. Also ich glaube nicht, wenn man jetzt voller Metastasen sitzt, dass dann mhm. Der Selbstheilung, aber auch da hat es Dinge gegeben. Ja. Aber ich appelliere wirklich daran, nicht ja. aufzugeben. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute weiterhin. Tschüss, Conny. Tschüss. Tschüss. Markus ist 29 Jahre alt und jetzt am Telefon. Ja, grüß dich, Jan. Zum Thema, ich hatte eine unheilbare Krankheit. Ja, Krankheit will ich dazu nicht sagen. Ich war querschnittsgelähmt. Mhm. Von Geburt an? Nee, ich war Betriebsunfall oder Arbeitsunfall. Ja. Ich war gelernter Stuntman. Gelernter Stuntman? Richtig. Also bei einem Stunt ist das passiert dann? Richtig. Mhm. Was hast du da machen müssen? Motorrad vor ein Auto fahren. Mit einem Motorrad vors Auto fahren? Mhm. Aus. Und das ist da schief gegangen. Mhm. Bin leider neben dem Kissen gelandet. Mhm. Neben was gelandet? Neben dem Schutzkissen. Ja. Mhm. Und habe dadurch den dritten Lendenwirbel angebrochen gehabt, mhm. oder fast durchgebrochen gehabt. Mhm. Ja, 3 Monate Gipsbett oder 3,5 Monate Gipsbett, 3/4 Jahr Reha-Klinik. Mhm. Und danach, ja, 3 Jahre eiserner Wille und jeden Tag 10 Stunden Fitness. Mhm. Und jetzt seit 2 Jahren oder seit 4 Jahren bin ich ohne Rollstuhl unterwegs und seit 2 Jahren ohne Probleme, ohne alles. Wie lange liegt der Unfall zurück? 7 Jahre. 7 Jahre. Und danach war die Diagnose von den Ärzten, Sie sitzen Ihr ganzes Leben lang im Rollstuhl. Ja, nach der Reha-Klinik und den ganzen Tests und den Operationen sagt mhm. man mir, also Querschnittslähmung, mhm. die Chancen auf Heilung 1 zu 1 Million. Mhm. Und wenn nur dann, kurze Strecken auf Krücken, aber dann bis wieder hundertprozentig voll da bin, die Chance besteht überhaupt nicht. Mhm. Dennoch kann man sagen, dass du jetzt diese eine Million bist, ja, der eine Millionste? Ja. Du kannst dich ohne Rollstuhl, hast du gerade gesagt, fortbewegen? Ohne Rollstuhl. Mhm. Ich kann also wieder lange Spaziergänge machen mit Hund. Hast du denn immer einen Stock dann noch dabei? Überhaupt nicht. Überhaupt nichts mehr? Seit 2 Jahren. Also sieht man das? Bist du etwas gehbehindert noch? Humpelst du? Gar nichts. Also wenn man das nicht wüsste, würde man denken, na der ist ein kein gesunder Mann und war es auch immer. Richtig. Ja. Und hast du sonst irgendwelche Dinge noch, die nachwirken aus dieser Zeit? Irgendwelche Schmerzen oder? Außer den Namen rein, na überhaupt nicht. Seit 2 Jahren lebe ich ohne Probleme, ohne Medikamente, ohne Schmerzen, ohne alles. Das ist ja eigentlich dann schon ein Wunder, ne? Was da bei dir? Für mich ist es ein Wunder. Wie erklären die Ärzte das? Die haben keine Erklärung. Ich habe mich mit den Ärzten nochmal zusammengesetzt und die wissen nicht, was sie sagen sollen. Liegt es unter Umständen auch daran, dass du, wie du es gerade auch beschrieben hast, dass du einen sehr eisernen Willen hast und sehr viel an dir gearbeitet hast? Ja, also ich habe jeden Tag 10 Stunden oder bis zu 10 Stunden im Fitnessstudio verbracht und habe wirklich, ich wollte nicht weiter so leben. Mhm. Also ich hätte mich nicht umgebracht, aber der Rollstuhl war nie was für mich. Mhm. Und ich hatte die Chance durch meine Abfindung, die ich bekommen habe von der Versicherung bzw. von der Rente, dass ich so mit dem Geld leben konnte und die Zeit dafür hatte, wirklich was für mich zu tun. Zu trainieren und habe nach und nach, nicht sofort, aber nach und nach habe ich Erfolge gespürt, dass ich Gefühle wieder bekam, dass die Muskeln wieder aufgebaut wurden, Also der gesamte, wir müssen das nochmal klarstellen, weil es ist ja wirklich phänomenal, was du erzählst. Der gesamte untere Bereich war tot und taub. Richtig, abgeschnitten, nennen wir es ab. Genau, also da lief überhaupt gar nichts mehr. Keine Bewegung, kein Gefühl. Richtig. Und durch dieses kleine, systematische Training hat sich dann nach und nach alles wieder aufgebaut. Wie hast du denn zum ersten Mal wieder etwas gefühlt? War es auf der Haut oder am Fuß? Oder? Ja, Gefühle. Meine damalige Freundin, jetzige Frau, fing an mit Kitzeln unter die Füße und mir auf den Oberschenkel zu hauen oder mal zu kneifen. Mhm. Und irgendwann war es da, weil ich es spürte. Das muss ja dann, ich denke mir, wenn man das zum allerersten Mal dann bemerkt, dass man ein Kitzeln unter dem Fuß wieder spürt, das muss ja ein ganz toller Erfolg gewesen sein. Das war ein Riesenerfolg. Ein ganz großes Glück auch, ne? Weil das ist ja ein ganz großer Hoffnungsschimmer. Es könnte ja weitergehen. Richtig. Und ich muss sagen, es ist weitergegangen. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Mhm. Und ich kann nur sagen, der Wille zur Heilung oder der Wille zum Sieg, wenn man diesen hat, dann schafft man so einiges. Mhm. Wobei man natürlich so etwas auch nicht generell übertragen kann auf alle Menschen. Das ist klar. Es gibt sicher Menschen, die in ähnlicher Weise verletzt oder krank waren wie du, die auch einen solchen Willen haben, aber wo es dann eben dann doch nicht funktioniert. Vielleicht habe ich Glück, weil er nicht ganz durchgebrochen war. Es sieht aber so aus, wenn man jetzt von einem Querschnittslähmung abgesehen, bei Krebs, wer aufgibt, natürlich, ja. Der wird mehr Probleme damit haben. Und er würde auch irgendwann an die Chemotherapie nicht mehr helfen, als einer, der sagt so, ich lasse mich von so ein bisschen Krebs, dass ich mich nicht fertig mache. Ich kämpfe weiter. Du warst Stuntman. Richtig. Was bist du jetzt? Was machst du jetzt beruflich? Jetzt fahre ich einen Schwertransport quer durch Deutschland und quer durch Europa. Ja. Markus, nachdem du dich jetzt wieder so richtig in das normale Leben so eingegliedert hast, was man so normal nennt, was hat denn dieser schwere Schicksalsschlag mit dir und diese Erfahrungen generell mit dir bewirkt? Kannst du das sagen? In dir bewirkt? Erstmal Glückgefühl, zweites Leben. Mhm. Ich stand im Tod zwar nicht auf der Schippe, aber es ist für mich ein zweites Leben. Ich die Zeit, die ich im Rollstuhl saß, hat mich nur an der ganzen Beziehung zur Frau, Freundin was getan, sondern es war auch ich selber, ich fühlte mich irgendwann, oder es gab Momente, wo ich auch aufgeben wollte. Mhm. So, und dadurch habe ich jetzt festgestellt, dass es geklappt hat. Mhm. Woher hast du eigentlich diese große und unglaublich intensive Kraft genommen, um dich zu motivieren? Einfach den Gedanken zu haben, ich werde es allen zeigen. Mhm. Also ich will der 1 Millionste sein oder ich will zeigen, ich kann. Gehst du heute sorgsamer mit deinem Leben um? Ich meine, in dem Beruf, in dem du gearbeitet hast, hast du ja auch ein großes Risiko getragen. Und du warst ja noch Leidtragender davon. Was heißt sorgsamer? Ich versuche, nicht mehr das Risiko herauszufordern. Mhm. Also ich hätte die Chance gehabt, irgendwo wieder da in den Beruf einzusteigen, als Bankkoordinator oder in die Richtung irgendetwas. Nur es ist für mich nie der Gedanke dran gekommen, so was wieder zu machen. Mhm. Weil einmal wieder drin und schon setze ich mich wieder mal in ein Auto. Ja. Und das will ich nicht. Also ich würde auch nie in der Bierlaune sagen, so ich spiele jetzt Fußball, weil so kurze Sport, das ist das Einzige, was ich nicht machen kann. Mhm. Also ein Marathon laufen oder Fußball, Tennis spielen, das ist vorbei. Das Einzige, was ich machen kann, ist mir das im Fernsehen anschauen oder live irgendwo. Gut, da kann man ja auch drauf verzichten, ne? Wenn man normal wieder laufen kann und gehen kann, spazieren gehen kann. Ich hatte eine unheilbare Krankheit. Das war die Geschichte von Markus. Schön, dass es dir wieder so gut geht. Für dich und deine Familie alles Gute. Danke. Tschüss, Markus. Tschüss. Jetzt muss ich mal vorsichtig sein mit der und die. Ich glaube, das ist jetzt aber eine die. Ria am Telefon. Oder auch ein der. Ja, hallo. Eine Frau ist es, ja. Ria, 46 Jahre. Stimmt das, Ria? Ja, das ist richtig. Ich dachte schon, hier wäre ein M abgerutscht auf meinem Computer. Nein, das ist schon richtig. Und zwar bin ich 1991 an Krebs erkrankt, an Brustkrebs. Ja. Und nach der Operation wurde mir gesagt, also ich hätte nur noch ein halbes Jahr zu leben. Mhm. Meine Kinder damals 9 und 11 Jahre. Ja, was macht man jetzt? Wie hat man das da dir begründet? Ja, das, dieser Tumor war mehr wie 3 Zentimeter, also 5 Zentimeter groß, mhm, ne? Und so groß wie ein Ei. Und mhm, daraufhin haben sie gesagt, ja, das kann nichts mehr werden. Mhm. Das wäre im ganzen Körper. Hatte man denn das dann auch konkret diagnostiziert schon, dass du noch woanders Tumore hattest? Nein, das hatten sie noch nicht, aber das hatten die alles vermutet, mhm, weil so ein Tumor, da gibt es ja diese Lymphdrüsen weiter, mhm, und in diesem Moment wird ja alles weitergeleitet. Mhm. Und die wussten nun nicht, was nun weitergeleitet worden ist und was nicht. Mhm. Ja, und da sagten sie, also die Überlebenschance höchstens ein halbes Jahr. Mhm. So, und naja, kam ich raus erstmal aus dem Krankenhaus, danach ging ich nochmal rein in der Chemotherapie. Die wollte ich auch erst gar nicht machen, aber ich denke, naja, doch, lieber doch machen. Aber du bist operiert worden auch? Ja, mhm, eine Brust ist abgenommen, mhm, worden, mhm, ja. Ja, und dann habe ich gearbeitet. Ich denke, nee, Druck, das kann so nicht gehen. Die Kinder brauchen die Mutter und naja, ich meinte, ich habe die Arbeit aufgenommen. Dann habe ich viel gelacht, mhm, und an sich auch viel diese Sorgen alle weggeschoben, die, mhm, man so hat. Ne? Und ich habe auch an die Kinder gedacht, naja, und mit der Zeit wurde es immer besser, ne? Mhm. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man dann danach, einige Wochen danach, nicht eine ausführliche Untersuchung gemacht hat, um eben festzustellen, ob der Krebs gestreut hat. Das kann man doch. Nee, das hatten die nicht mehr im Krankenhaus gemacht. Nein, nein. Das müsste man nämlich über so eine, ich weiß nicht genau, über solche Apparate muss man das, glaube, mhm, ich, machen. Ja, natürlich. Ne? Solche Röhren, wenn man da reinkommt. Ja, ja, mhm, das haben sie aber nicht gemacht, nein. Mhm. Nein, die haben den Darm gelassen, nun eben ein halbes Jahr, ne? Mhm. Ja, jedenfalls nach drei, ich meine, ich kriege ja jedes Jahr dann eine Untersuchung, mhm, und diese Untersuchung, die waren immer im guten Bereich. Mhm. Und nach 3 Jahren sagte der Arzt, naja, ich brauche jetzt nur noch jedes halbe Jahr kommen. Mhm. Und jetzt brauche ich nur noch, nach 8 Jahren brauche ich jetzt nur noch jedes Jahr kommen. Also die haben dir, was ich unverantwortlich finde übrigens, dass die dir so, mhm, eine Diagnose sagen, ohne, ja, dich wirklich gründlich untersucht, mhm, gehabt zu haben. Die haben zu dir quasi dein Todesurteil gesagt, ausgesprochen. Natürlich. Und dann alles Weitere sich so entwickeln lassen. Ne? Ja, mhm, sicher, es war auch schwer gewesen. Ich meine, man kriegt ja so viel, als wenn jemand einen ins Gesicht wirft, mhm, oder irgendwie, mhm, so. Ne? Mhm. Also ich konnte es auch gar nicht fassen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und es, mhm, war auch sehr schwer. Ich meine, man musste auch mit einer Brust leben und so. Das, mhm, ist in dem Moment aber auch schwer. Aber ich habe mir auch dann gesagt, so, lachen, fröhlich sein, über andere Dinge nachdenken, arbeiten und. Aber da muss man sich ja auch erstmal zu überwinden, ne? Ich meine, das muss man selber können. Ja, das ist doch sicher sehr schwierig. Ja, ist es auch in diesem, mhm, Moment, ja. Mhm. Sie sehen die Kinder dann, mhm, oh Gott, dann, mhm, geht's los, ja. Oh Gott, sieht man sie noch groß werden. Ja. Hast du, wie alt waren die Kinder damals? 9 und 11. 9 und 11. Hast du, ja, denen damals gesagt, dass du so schwer krank bist? Oder haben die das gar nicht? Das haben die gar nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich habe heute meine Tochter auch noch mal nachgefragt und mein Sohn. Mhm. Das haben die damals gar nicht verstehen und können. Und hast du es deinem Mann gesagt? Ja, natürlich. Mhm. Mein Mann hat auch zu mir gehalten und die ganze Familie an sich, mhm, muss ich sagen. Mhm. Der Rückenhalt war ja da. Ohne das kann man das gar nicht schaffen. Mhm. Das geht, mhm, gar nicht. Also du hast quasi diese Todesangst oder dieses Todesurteil zur Seite gelegt. Richtig. Und hast gesagt, ich gehe jetzt mal optimistisch an das Leben heran, was, mhm, ich hier noch habe. Richtig. Und dann hat sich das Gott sei Dank für dich, ja, bis heute so gut entwickelt alles. Ja, man muss aber auch kämpfen. Ne? Mhm. Man darf da nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Hast du denn nicht dennoch, ich meine, ich bin ja schon so wütend, wenn ich das höre, eine Wut auf diesen Arzt und diese Ärzte, die dir das damals gesagt haben? Natürlich hatte ich damals eine Wut gehabt. Hast du denen das mal ins Gesicht gesagt? Guck, nee, das nicht. Aber vor allen Dingen, wenn man jetzt damals wirklich die Nerven verloren hätte, mhm, dann wäre man ja wirklich irgendwie von der Brücke oder sonst was, mhm, gestürzt. Natürlich, ja, ja. Nicht? Ja, oder, ja. Oder diese Depressionen vielleicht, in die man, ja, gefallen wäre, hätte ja vielleicht dennoch einen neuen Krankheitsschub auslösen können. Und wie, ne? Mhm. Das sollte man aber auch vermeiden bei dieser Krankheit, mhm, nicht? Man sollte wirklich nicht über eine Krankheit nachdenken. Mhm. Das darf man nicht dabei. Das geht nicht. Umso kränker wird man dabei. Also du hast auch nochmal so richtig Glück gehabt. Ja, natürlich. Aber auch durch dein eigenes Zutun, kann das man ja auch sagen. Man aber, ja, auch. Und heute geht es ja auch richtig, ja, gut. Ja, und ich würde auch allen Frauen raten, es recht, wenn schon mal ein Krebsfall in der Familie war, mhm, geht zum Arzt. Mhm. Es taucht wieder auf. Mhm. Ganz bestimmt. Ja. Und das sollten die wirklich machen, oder die Männer und so weiter, die sollten wirklich zum Arzt, mhm, gehen. Gerade diese Vorsorge, mhm, je eher man hingeht, mhm, umso besser ist es. Ganz bestimmt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Ria. Tschüss. Jetzt ist Hermann dran. Und Hermann ist 32 Jahre alt. Ja, hallo Domian, grüß Hi, dich. Hallo. Ja, also ich rufe zum Thema an. Ich habe bis vor 7 Monaten noch mit Asthma zu tun, seit klein an. Mhm. Und aber akut mit Asthma. Und also, wie soll ich das erklären? Also ich habe seit klein an schon, also regulär im Jahr habe ich 8-mal im Jahr ungefähr im Krankenhaus gelegen. Durch den Asthmaanfall. 8-mal im Jahr, ja, seit deiner Kindheit? Seit meiner Kindheit, sehr klein an, ja. Wie lange warst du denn immer im Krankenhaus? Also ich war zwischen 3 und 6 Wochen im Krankenhaus. Und das 8-mal im Jahr? 8-mal im Jahr, ja. Dann hast du ja unglaublich viel... Dadurch habe ich ja halt auch durch die Schule und so habe ich auch kaum dann so richtig mitgekriegt. Ja, und ja, du hast einen ganz großen Teil deines Lebens im Krankenhaus verbracht. Habe ich den größten Teil meines Lebens im Krankenhaus gebracht, ja. Was hat man dann im Krankenhaus mit dir angestellt? Ja, also erstmal richtig auf den Kopf gestellt, weil ich auch mit dem Bronchien und allgemein hier ich auch im Hut hatte. Ich bin immer blau angelaufen, kaum Luft gekriegt und so. Mhm. Und ja, dann, also, ja, die ganze Zeit immer wieder untersucht und auch in Kur gefahren und immer so kreuz und quer als Mögliche halt. Mhm. Ja, und also, das habe ich halt für 7 Monate durch einen Bekanntenkreis, habe ich halt irgendwie mal angefangen, halt so Marihuana zu mir zu nehmen. Mhm. Ja, und dadurch... Als ja. in Form eines Medikamentes, oder? Also meine Kumpels so, und wir waren immer Billard spielen. Mhm, also, und die fingen halt immer an so mit Haschisch und so, ja. Dann habe ich auch, erste Mal habe ich gleich geraucht. Mhm. Und irgendwie habe ich mich danach tierisch wohl gefühlt. Also irgendwie auch besser Luft bekommen, im Endeffekt so. Ja, und seitdem an jetzt, trinke ich regelmäßig halt Hasch. So, also im Tee und echt Kekse und halt alles Mögliche mache ich halt damit. Mhm. Ja, seitdem habe ich absolut mit dem Asthma gar keine Probleme absolut mehr. Keine absolut Probleme gar mehr. Keine Probleme mehr. Ich nehme keine Tabletten mehr, ich tue nicht mehr inhalieren. Man kann sagen, nach 25 Jahren Krankheit, ne? Krankheitsgeschichte. Ja. Seit 7 Monaten absolut keine Probleme habe ich mehr damit. Und das echt nur durch den, also halt durch den THC, halt durch den Haschisch. Ist es denn so, ziehst du dir so viel rein, dass du auch eine berauschende Wirkung empfindest? Oder ist es in einer solch kleinen Dosierung, dass das nicht so schwer wiegt? Also, vielleicht. Also, sag mal, für mich, also ich... Wird das schon gar nicht mehr richtig breit von, also für mich halt beruhigend so. Also ich kriege noch alles so mit und also ist ja lustig irgendwie so. Ja, es ist natürlich auch ganz angenehm, aber es ist in der Medizin im Moment ja auch ein ganz großes Thema, wie man diese Wirkstoffe halt wirklich auch therapeutisch einsetzt. Deswegen frage ich gerade, ob du es als Medikament bekommst, das gibt es ja mittlerweile auch schon, oder ob das du nach der traditionellen Methode der reinpfeifst. Ja, ich besorge es immer noch von drüben, also aus Holland immer noch so. Mhm. Und ja, mir ist halt aufgefallen, halt, dass es mir auch dadurch tierisch besser geht, weil ich sag mal, die ganze Zeit, immer halt noch für 7 Monaten, habe ich halt immer noch tierisch die ganze Zeit am Ende die ihr Gerät gehangen und Tabletten zu mir genommen halt. Wahrscheinlich auch sehr starke Tabletten? Ja, ich habe tierisch starke, aber ich habe mir dadurch auch die Leber kaputt gemacht. Und du hast im Moment alles abgesetzt? Ja, ich habe alles abgesetzt, weil ich habe mir durch den Arzt auch im Endeffekt die Leber kaputt gemacht, weil ich halt auch später die Hepatitis hatte, die A, die B. Dann die Leber so kaputt hat, dass ich die C habe im Endeffekt, man sieht chronisch, dass ich bis zur Leberzirrhose im Endeffekt. Also durch das Asthma im Endeffekt. Wenn man hört ja manchmal so Asthma, naja, das ist halt vielleicht gar nicht so schlimm, aber das ist bei dir eine ganz schwere Krankheit gewesen. Ja, bei mir auch halt auch durch die Bronchien. Ich habe halt akut auch die Bronchien so sehr klein an. Und hast du denn diesen Erfolg einem Arzt mal erzählt oder deinem? Ich war halt beim Hausarzt. Ich war regelmäßig beim Hausarzt so. Und das meinte? Wo ich den halt erzählt habe, dass ich halt jetzt halt dass ich halt die Tasche nehme und überhaupt so kaum noch Probleme habe, überhaupt mit dem Asthma oder so, ich würde ihn halt verarschen und so. Und dann meinte ich halt zu dem, ja, kann halt von mir eine Urinprobe oder sonstiges nehmen und wird halt testen, dass ich halt THC zu mir nehme. Und er wird halt dann gemeint, ja, das wäre halt, ihr könnt sich das halt nicht vorstellen, dass es dadurch halt mir besser gehen würde und so. Kannte er denn überhaupt von dieser Diskussion etwas? Also ja, mein Arzt ist regulär und der macht halt so, also regulär, also sowieso alles nur auf pflanzlicher Basis so. Und normalerweise müsste er auch Ahnung davon haben. Nur sollte man eigentlich erwarten von einem Mediziner, dass er... regulär, ja. Sag ich mir auch. Aber er kam nicht so tierisch verarscht vor und so. Und ich gehe auch gar nicht mehr so großartig zu den Inhalten, nur wenn ich krank bin. Und sag ich mal, seit 7 Monaten fühle ich mich echt, sag ich mal, echt ordentlich so. Du warst vor 7 Monaten das letzte Mal auch im Krankenhaus? Nee, das letzte Mal im Krankenhaus war ich gewesen, jetzt ja, also Ende Dezember 97 war ich letztes Mal im Krankenhaus gewesen. Ja, das ist ja auch ganz so lange dann auch nicht her. Ja. Also, ich meine, das ist natürlich jetzt so eine Frage auch der, vielleicht solltest du wirklich mal einen Arzt aufsuchen, der sich auch mit dieser Therapie auskennt und sich damit beschäftigt, dass es nicht eben in eine negative Wirkung bei dir ausschlägt, in eine Abhängigkeit oder so. Dann ist es, glaube ich, eine Frage der Dosierung und des Umgangs. Wir wollen hier generell jetzt auch nicht hier eine Drogenpropaganda machen, aber jeder seriöse Mediziner weiß natürlich darum, dass es da gewisse Erfolgseffekte mittlerweile gibt, die wissenschaftlich auch nachgewiesen sind. Aber ich sag mir doch im Endeffekt, warum soll ich mir hier, sagen wir mal, vier oder fünf, ja, fünf verschiedene Tabletten am Tag reinschmeißen im Endeffekt und hier sieben, achtmal inhalieren am Tag und wir sind nachts sogar wach, weil ich kaum Luft kriege im Endeffekt. Und ja, das stört mich auch irgendwie die ganze Zeit. Dann war mal wach, was kriegst keine Luft. Und halt auch meine Frau, die kriegt das ja auch dann regelmäßig immer mit. Und ja, dann ist es schon ein bisschen heftig. Also ich finde es beeindruckend. Und ich sag mir mal, echt, durch das DRT, ich wollte es ja zuerst auch nicht glauben und so, dass es überhaupt damit zu tun hat. Aber ich kann echt, sag ich mal, wunderbar durchschlafen. Und ich fühle mich echt super, sag ich mal. Hoffen wir, dass es so bleibt. Lieber Hermann, alles Gute. Danke alles für den Anruf. Okay, bitteschön. Wiederhören. Ralf, 37 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Ralf. Also, bei mir fing es an, im süßen, zarten Alter von 16 Jahren. Ja. Habe ich das erste Mal fürchterliche, ja, später waren es Bauchschmerzen, Rückenschmerzen bekommen. Bin zum Arzt gegangen, er hat mich untersucht, nichts gefunden. Ein halbes Jahr später, das gleiche Spiel wieder von vorne, bin zum Arzt gegangen, nichts gefunden. Bis er mir dann sagte, ja, pass mal auf, du hast nichts, simulierst. Ja, ich denke, okay. Ich meinen Krankenschein wiedergeholt, zum anderen Arzt gegangen. Der hat mich nochmal auf den Kopf gestellt und hat, wie nennt man das, ein Zwölffingerdarmgeschwür festgestellt. So. Hab auch Tabletten bekommen. Das war so eine 4- oder 6-Wochen-Kur. Ging's weg. 2 Monate später fing's wieder an, wieder Schmerzen. So, das zog sich dann erstmal so 2-3 Jahre lang hin. Dann kam ich ins Krankenhaus. Und dann hat man mich vor die Wahl gestellt, entweder 2/3 vom Magen und den 12 Fingerdarm weg oder eine neue Operation, die heißt, also die hieß damals und heißt auch heute immer noch Vagotomie. Das heißt, da werden die säurebildenden Nerven durchgetrennt, die dann praktisch für diese Geschwüre verantwortlich sind, weil die Säure ja die Schleimhaut angreift und dann ist der Magen also von innen her gesehen ungeschützt und dann können sich Geschwüre bilden. Ja. So. Und ja, dann habe ich dazu gestimmt. Man hat mir gesagt, also die Narbe, die würde höchstens, im allerhöchsten Fall, so zwischen 5 und 8 Zentimeter werden. Jetzt habe ich so ein 25 Zentimeter Ding auf dem Bauch. Diese Operation, da warst du so 19, 20 Jahre alt. Das war 1988, da war ich 20. 20, Dann hat man mir gesagt, das würde ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Der dauert hat 4,5 Stunden. So, habe ich auch alles mit mir machen lassen, nach 3 Wochen im Krankenhaus. Bin entlassen worden, hab gelebt wie ein Mönch. Das heißt, nicht geraucht, nicht getrunken, nur Diät gelebt. Und verging kein halbes Jahr, habe ich 8 Geschwüre auf einmal gehabt. Obwohl du operiert worden warst? Obwohl ich operiert worden war, ja. Wie hat man das dann erklärt? Eigentlich sollte ja genau das verhindert werden, ne? Durch die Operation. Ja, und das war ist eben der Knackpunkt, das konnte mir keiner erklären. Und dann hat man mir gesagt, also dann müsste ich mit leben. Ausschluss vorbei. Damit müsstest du leben. Du bist heute 37. Ich bin heute 37. Das war, als du 20 Jahre alt warst. Wie ist es dir denn in den letzten 17 Jahren ergangen? Ja, immer wieder dasselbe. Immer wieder Geschwüre? Ja, immer wieder. Also auch immer wieder Operationen? Nein. Das nicht? Man wollte hinterher, also wollte man mir praktisch, ich sag mal, ausweiden, wollte man mir meinen halben Magen wegnehmen, für 2/3 vom Magen und den Darm, zu Fingerdarm. Und da habe ich gesagt, na, jetzt habe ich die Schnauze voll gehabt, einmal was vermurkst und jetzt ist Ende. Wie bist du denn dann therapeutisch oder wie ist man therapeutisch gegen die Geschwüre vorgegangen? Wie heißen diese Dinger? Na, das ist so eine Art Säureblocker, dass die Magensäure vermindert wird. Du heißt ja unsere Sendung, ich hatte eine unheilbare Krankheit. Es ist ja dann offensichtlich irgendetwas bei dir geschehen, dass du heute gesund bist. Ja, das ist jetzt ungefähr so zwischen 6 und 8 Wochen her. 6 und 8 Wochen erst? Ja, da war ich bei meiner Ärztin wieder wegen dieser Magenprobleme. Und also ich war schon öfters bei ihr gewesen. Es sind auch in regelmäßigen Abständen das müssen jetzt so um die 40 Magenspiegelungen gewesen sein, sind gemacht worden. Ja, ich habe alle 3 Monate eine Routinekontrolle machen lassen. Mhm. Und dann vor ungefähr 8 Wochen war ich bei ihr und habe gesagt, Frau Doktor, es ist wieder so Probleme, gucken Sie mal rein. Sagte, weißt du was, bevor wir reingucken, ich war im Januar, so sagte sie mir, das war ich auf einem Ärztekongress in Berlin und habe mich dann mit einem Professor unterhalten, wegen meiner Sache. Und der sagte ihr, ja, da gibt es 3 verschiedene Präparate. Ich weiß nicht, hast du schon mal von den Helicobacter gehört? Ja, habe ich schon gehört, aber erklär es mal für alle jetzt. Ja, Helicobacter ist also diese Bakterie, die für die, also praktisch die Geschwüre verursacht. So. Die Magengeschwüre verursacht, ja. Ja. Mhm. Und da musste ich, wie so ein AIDS-Patient, kann man sagen, so eine Kombipackung zu mir nehmen. Das war einmal ein Antibiotikum, einmal so ein Säureminderer, sag ich jetzt mal, und ein Medikament, was diesen Helicobacter direkt angreift. Ja, also man hat jetzt dieses Bakterium bei dir auch verantwortlich gemacht für diese chronische Geschwüranfälligkeit. Ja. Und du hast dieses Medikament jetzt, diese Kombipräparat genommen und es hat gewirkt? Es hat gewirkt. 100%. Kann man das denn jetzt schon sagen, nach 6-8 Wochen? Ja, das spüre ich selber. Das spürst du selber? Das spüre ich selber. Ist das denn jetzt mit einem Mal getan oder musst du diese Medikamente immer wieder nehmen? Nein, das ist mit einem Mal getan. Also wenn das nicht anschlagen würde, dann ist also vorbei. Also dann. Nur wundert mich allerdings auch, dass ich meine, das ist doch schon eine ganze Weile publik geworden, dass eben dieses Bakterium unter Umständen für Magengeschwüre verantwortlich ist, dass deine Ärztin erst jetzt darauf kommt, nachdem sie gerade auf einem Ärztekongress war. Das war doch schon in allen populistischen Zeitungen zu lesen, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Ja, es ist vor ein paar Jahren mal im Krankenhaus versucht worden, aber da ist es schief gegangen. Die Medikamente, die werden ja immer wieder verbessert und dann hat sie sich eben mit diesem Professor, der hat sich auf diese Sachen spezialisiert. Da sind dann neue Medikamente rausgekommen. Heißt das jetzt für dich, dass du auch völlig schmerzfrei bist? Ja. Und vorher wahrscheinlich permanent Schmerzen hattest im Magen-Darm-Bereich? Ja, aber also teilweise so, dass ich schon gar nicht mehr wusste, was ich mache. Also praktisch bis zur Ohnmacht ging das manchmal. Das heißt, du bist ja deine ganze Jugend, im 16. Lebensjahr hast du gesagt, fingest du an. Ja. Und bis jetzt, im Alter von 37 Jahren, hast du mit permanenten Schmerzen gelebt. Ne? Ja, und das Gemeine ist ja, diese Geschwüre, die tun nicht, also es ist nicht so, dass es immer direkt vorne am Bauch wehtut. Man ist ein Gefühl, als wenn der Rücken durchbricht. Und es nach hinten hinausstrahlt. Mensch, Ralf, dann wünsche ich dir aber wirklich auch sehr, dass diese Therapie jetzt angeschlagen hat. Ja, nach 21 Jahren, das wäre ganz schön. Das wäre was, ne? Und dass die Sache nun endgültig vom Tisch ist. Ein wichtiges habe ich noch. Ja. Ganz wichtig. Noch wichtiger als mein Thema. Na? Wann kommt dein Buch auch? Du bist aber ein sehr aufmerksamer Zuschauer und Zuhörer. Ja, bin ich. Ja, also, es gibt ein neues Buch, ein Domian-Buch. Das ist aber nicht nur ein Domian-Buch, sondern ein Heller von Sinnen und Domian-Buch. Ja, das habe ich gehört. Hatte ich erzählt. Das Buch besteht aus einem großen Interview. Heller von Sinnen interviewt Jürgen Domian. Und wir haben eingebaut in dieses Buch sehr markante und ausgefallene Gespräche, die hier in der Sendung stattgefunden haben. Das Buch heißt Jenseits der Scham und wird Ende November im VGS-Verlag erscheinen und man wird es Ende November kaufen können. Es wird in allen Buchhandlungen zu bekommen sein. Ich mache euch noch rechtzeitig hier aufmerksam, aber ich habe es dir jetzt dann auch und den anderen Leuten auch schon mal gesagt. Okay. Ralf, alles Gute. Wünsche ich dir auch, Jürgen. Danke, tschüss. Ciao. 1.34 Uhr und 4 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 10 Sekunden. Ich lese gerade hier ein sehr nettes Fax. Das werde ich euch jetzt aber nicht vorlesen, sondern das verwahren wir uns für morgen auf. Morgen lese ich euch das vor. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio, Telefon-Talkshow vom WDR, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema, ich hatte eine unheilbare Krankheit und heute geht's mir gut. Wer von euch kann dieses sagen? Bei wem gab es beispielsweise eine Spontanheilung? Wer war bei einem Alternativmediziner, vielleicht bei einem Geistheiler? Wer hat eine ganz unkonventionelle Therapiemethode vielleicht auch in der Schulmedizin mitgemacht und hatte demzufolge dann ein großes Erfolgserlebnis erleben dürfen und ist heute wieder richtig fit, obwohl alle Leute damals gesagt haben, das wird nichts mehr mit dem oder mit der. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Michael ist dran und Michael ist 20 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, ich hatte eine unheilbare Krankheit, das kannst du auch sagen. Genau. Erzähl ja, was mir. Heißt unheilbare Krankheit? Ich habe deshalb angerufen, weil der Vorgänger oder der zweifache Vorgänger von Asthma gesprochen hat. Ja. Und ich habe auch Asthma gehabt, sehr stark, chronisch. Ich habe mir genauso die Medikamente reingepfiffen wie er selbst auch. Also das sind sehr schwere Medikamente, ne? Ja, das waren Tabletten und ich habe alle Sprays durchgeprobiert, die es auf dem Markt gab. Und das mit dem Marihuana, davon habe ich gehört. Davon habe ich schon lange gehört, aber ich muss dazu sagen, das kann gefährlich werden. Und es wird auch gefährlich. Ich glaube, es hat man auch, ich will es jetzt nicht behaupten, aber ich meine, ich hätte es gehört bei dem, der gesprochen hat, dass es vielleicht auch einen Schaden hinterlässt. Inwiefern meinst du das? Ja, geistigen Schaden jetzt. Dass das das Gehirn angreift, wenn man dauerbreit ist. Und ich kenne also viele Leute, die so Marihuana nur so zum Spaß nehmen. Und die, da merke ich das dann auch, dass die dann geistig nicht ganz auf der Höhe sind. Also das kann ich unterstreichen, dass Leute, die sehr lange diese Droge konsumieren regelmäßig, dass sich das schon auf die geistige Flexibilität, sagen wir es mal so, auswirkt. Bei ihm glaube ich das noch nicht, weil das zu frisch jetzt war. Aber deswegen meinte ich gerade auch zu ihm, er sollte sich einen Arzt aussuchen, der aufgeschlossen ist für solche Sachen und das unter ärztlicher Kontrolle machen. Es ist vielleicht auch eine Frage der Dosierung. Vielleicht ist es in einer geringen Dosierung. Vielleicht kann man das in eine Tablette irgendwie verpacken, dass das nicht so schädlich wird. Ja, und mein Problem war damals halt auch das Asthma. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich der Auslöser war ein Buch, das ich gelesen habe. Und das heißt Dr. Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Und da wird halt ausführlich beschrieben und präsentiert, wie man sich selbst, sag ich mal, heilen kann durch die Kraft seines Unterbewusstseins. Und das habe ich dann, das war eigentlich nur der Auslöser. Ich sag mal, jeder Mensch muss das dann selbst entscheiden, ob er das dann, ob er die Kraft aufbringt oder ob er stark genug ist im Unterbewusstsein, sag ich mal. Manche Menschen, die vertrauen dem Arzt blind und nehmen jede Pille, die er ihm gibt. Ja, aber wie viele Jahre warst du denn eigentlich insgesamt erkrankt? Ja, also es fing an, als ich so ungefähr 9 oder 10 war. Da habe ich das erste Mal gemerkt, ging dann zum Arzt und ich war und bin Sportfanatiker. Und der Arzt hat mir dann halt auch Tabletten und auch dieses elektronische Inhalationsgerät verschrieben. Ich hing da auch 3-4 Mal am Tag und konnte nicht raus, nicht Fußball spielen. Und hab mir dann halt auch die Sprays immer reingepfiffen. Hauptsache ich konnte Sport machen. Also fast 9 Jahre oder 10 Jahre oder wie lange? Ja, 9. So, jetzt hast du dann dieses Buch gelesen. Ja. Und dieses Buch hat mit dir wirklich etwas angestellt. Es hat etwas bewirkt. Ja, gut. Das hat halt den Ausschlag gegeben, dass ich mir selbst immer eingeflößt habe, dass ich durch den Sport, den ich mache, nicht kränker, sondern gesünder werde. Und weil ich hatte ja immer das Gefühl, es war ja Belastungsasthma, muss ich jetzt dazu sagen, ich hatte ja dann das Gefühl, dass ich, wenn ich diesen Sport ausübe, dann kriege ich Asthma. Das war meine beklemmende Angst. Die habe ich abgelegt dadurch, dass ich mir immer wieder eingeflößt habe, ich mache Sport, um gesund zu werden. Muss ich dich fragen, das war gerade so schnell dahin gehuscht, so ein Begriff Belastungsasthma. Belastungsasthma. Was heißt das? Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen 200-Meter-Sprint mache oder aber auch egal was für ein Sport, wenn ich von 0 auf 100 starte, dann kriege ich absolut keine Luft mehr. Das heißt, wenn du keinen Sport betrieben hast, hattest du auch keine Beschwerden? Doch, das hatte ich auch, aber das waren dann nur Nachtsbeschwerden. Dann bin ich nachts ständig aufgewacht. Es gab aber auf jeden Fall einen engen Zusammenhang zwischen dem Sport und dem Asthma. Da war auf jeden Fall ein enger Zusammenhang. Ich hatte sonst eigentlich nie Asthma, auch nicht Allergisches gegen Katzen oder so, auch nicht. Und es war halt einzig und allein, wenn ich Sport mache und nachts. Ist denn jetzt durch die Lektüre dieses Buches ein Bewusstseinsprozess bei dir in die Gänge gekommen, welcher letztendlich dann so den Knoten aufgelöst hat und die Krankheit gar nicht mehr aufkeimen lässt? Ja, genau. Sowas in der Art. Also, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig zu erklären. Ja, das kann man kaum erklären. Ja, ja. Man müsste jetzt das Buch kennen oder gelesen haben. Mhm. Gibt es denn in dem Buch bestimmte Techniken, wie man da an sich selbst, an die innere Verwicklung herankommt? Ja, was heißt Techniken? Da wird jetzt nicht jede Krankheit beschrieben. Mhm. Da ist dann einfach nur... Die Art halt ist halt eine Technik, die Art im Allgemeinen. Ist wahrscheinlich auch wiederum nicht übertragbar auf jede Krankheit. Doch. Also in dem Buch schon. Die Grundthese des Buches ist, dass das Unterbewusstsein der Auslöser ist für allerlei Krankheiten. Und wenn man den Zusammenhang kennt, kann man die Krankheit in den Griff kriegen. Genau. Das Unterbewusstsein steuert die Krankheit und entweder vergrößert es sie noch oder es verringert sie. Wie lange hast du gebraucht, bis nachdem du das Buch gelesen hast, bis du relativ beschwerdefrei warst? Tja, wie lange? Das war bei mir wahrscheinlich noch ein längerer Prozess. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Mhm. Ich habe das vor 2 Jahren das erste Mal angelesen und bin jetzt immer noch am Lesen. Also was heißt am Lesen? Man soll das Buch immer wieder lesen. Mhm. Öfters lesen, damit sich das wieder vertieft, was man da an Erfolgen hatte. Und heute ist es so, dass du sprinten kannst und 1000 Sachen sportlich machen kannst, ohne einen Asthmaanfall zu kriegen. Genau, und nachts kommst du auch gut. Absolut, gar keine Probleme. Das Nachtproblem war das kleinste. Wenn ich jetzt, schnell zum Bus oder zum Zug renne, dann denke ich mir einfach, ich brauche das Spray nicht, was ich in der Tasche habe, und dann brauche ich es auch nicht. Also ich kenne dieses Buch nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute jetzt doch hellhörig geworden sind. Ich weiß auch nicht, wie es zu bewerten ist, ob es Scharlatanerie ist oder nicht. Entscheidend ist ja, ich sage immer entscheidend, richtig, recht hat der heilt. Ja. Ne? Es ist völlig egal. Dann nennen das Buch doch nochmal. Dir hat es geholfen, vielleicht kann es auch noch ein paar andere Leute helfen. Ja, das heißt Dr. Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Mhm. Ich suche gerade nach der ISBN-Nummer, aber das ist schon so alt. Ja, aber ich glaube, das reicht jetzt auch aus. Ich habe auch die ISBN-Nummer. Dann sagst du schnell durch. 37205 10271. Ja, okay. Alles Gute dir weiterhin. Ja, danke schön. Und viel Spaß bei der Lektüre. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Regina, 61 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen, Regina. Ja, guten Morgen, Domian. Du hast mir auch eine schöne Geschichte wahrscheinlich zu erzählen. Ja, dir geht es jetzt gut und dir ging es mal sehr, sehr schlecht irgendwann. Ja, mir ging es eigentlich während der besten Jahre meines Lebens sehr schlecht. Was heißt denn besten Jahre? Während meiner Kindheit fing das an. Ich war 10,5 Jahre, da bekam ich Kopfschmerzen. Mhm. Ich will das etwas verkürzen. Mhm. Das hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bevor man feststellte, dass das Migräne ist. Mhm. Vorher sagte man immer, dass ich zu wenig schlafe oder sonst was. Mhm. Na gut, ich hatte Migräne. Gegen die Migräne konnte man aber nichts unternehmen. Mhm. Ich habe zwar Berufsausbildung, ich habe auch die zweite Berufsausbildung gemacht, aber unter ganz, ganz großen Anstrengungen. Mhm. Und hast du gelitten unter Migräne? Ja, insgesamt 45 Jahre. 45 Jahre? 45 Jahre. 45 Jahre. Und das sind ja nun nicht mal einfach nur irgendwie so Kopfschmerzen, sondern ganz furchtbar. Schlimme Schmerzen. Ja. Mit Sehstörungen, mit Gehörstörungen, dauernd übergeben. Es ist also wirklich so ein richtiger Migräneanfall, der ist ganz schlimm. 45 Jahre gelitten. Was hast du da in all den Jahren dagegen unternommen? Ja, da gab es immer nur irgendwelche Tabletten oder Spritzen oder Zäpfchen. Dann hatte ich autogenes Training mehrfach gemacht. Mhm. Aber das war nicht das Richtige für mich. Waren das immer so, kann man sich das so vorstellen, dass es so regelrechte Anfälle waren? Ja, die hatten aber immer 2 bis 3 Tage gedauert, das ist das Schlimme. Und wie oft kam das im Monat zum Beispiel vor? Im Monat, in der Woche, jede Woche einmal. Jede Woche einmal. Ich hatte, muss ich dazu sagen, ich hatte immer Glück mit meinem Arbeitgeber. Ich konnte dann, wenn es mir gut ging, Arbeit mit nach Hause nehmen. Mhm. Was hast du gemacht? Und ich war Bürokauffrau. Mhm. Also Büroarbeiten dann mit. Ja, dann konnte ich mir mal irgendwas mit nach Hause nehmen, oder ich konnte eben auch mal am Sonnabend kommen oder an einem Feiertag. Ich habe mein Pensum deshalb immer geschafft. Ja. Ich habe innerhalb der 45 Jahre ungefähr ein Jahr Krankentage. Jetzt spann uns nicht auf die Folter. 45 Jahre gelitten. Was ist passiert? Ich war 55 Jahre. Da wurde ich mal aufmerksam gemacht auf ein Sauerstoffreaktionsgerät nach Manfred von Ardenne. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Der Name ist... Vor ein paar Jahren ist er gestorben. Ja. Er war ein Dresdner Wissenschaftler. Ein sehr, sehr berühmter Wissenschaftler. Ne? Ja, sehr berühmt. Ja. Und dieses Gerät, ich weiß nicht, was es gekostet hat, 1000 Mark oder 1100, ist auch egal. Mhm. Wenn man völlig verzweifelt ist, da spielt das Geld überhaupt keine Rolle. Ich habe mir das ganz einfach gekauft. Mhm. Und habe, ich weiß nicht genau wie lange, 10 Monate, 11 Monate, ein Jahr, das wöchentlich zweimal oder dreimal gemacht. Ist das eine Art Inhaliergerät oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, da sind zwei verschiedene Pulver, die tut man da mit Wasser in das Gerät, setzt sich eine Maske auf Mund und Nase und atmet tief. Das dauert 15 bis 20 Minuten, dann ist das verbraucht. Sowas hat er auch erfunden? Das hat er erfunden, ja. Und ich muss dazu sagen, das gibt's auch in Instituten, da ist der Sauerstoffgehalt viel höher. So, und dieses Gerät hat dir quasi geholfen? Und dieses Gerät hat mir geholfen. Bis heute? Ich wiederhole das jedes Jahr einmal, mache ich diese Kur, ungefähr 2 Monate. Aber das reicht aus, wenn man das einmal im Jahr macht. Also das reicht aus. Dann 8 Wochen lang. Das Gerät steht bei dir zu Hause und einmal im Jahr kommt es in Funktion. Mhm. Ja. Ich habe keine Migräne. Wie kamst du auf die Idee? Naja, ich muss mal sagen, wenn man so unter so großem Leidensdruck steht, da nimmt man alles, was einem so angeboten wird, wahr. In allem sieht man die große Hilfe. Und obwohl ich schon etliches versucht hatte vorher und das hat nicht geholfen, ich habe trotzdem nicht aufgegeben. Hattest du davon gelesen? Von diesem Gerät und dieser Methode? Ja, das war in irgendeiner Zeitschrift war das mal. Wie teuer ist das Gerät? Ja, so 1000 Mark oder 1100, ich weiß das nicht mehr. Und das so kann man heute auch noch kaufen, im medizinischen Fachhandel oder so? Also in der letzten Zeit habe ich mich nicht mehr so dafür interessiert, aber vor ungefähr zwei Jahren habe ich das noch gesehen und zwar in solchen Geschäften, die auch so Bandagen anbieten oder Prothesen oder sowas. Orthopädie-Geschäfte, ne? Glaube ich, nennt man das. Wie bitte? Orthopädie-Geschäfte. Orthopädie heißt das, glaube ich, ja. Ja. Mhm. Hast du das damals dann auch in Einklang oder mit Absprache deines Arztes gemacht? Nee, der Arzt behauptet, dass das Unsinn wäre. Ach so. Ja, also... Aber offensichtlich ist es nicht Unsinn, wenn es dir geholfen hat, ne? Nach 45 Jahren. Ja. Die Kasse bezahlt auch nicht diese Behandlung in den Instituten. Das muss man eben dann selbst bezahlen. Aber da investiert man ja auch gerne unter Umständen 1000 Mark, wenn man von so einem Leidensdruck befreit wird. Und ich habe ja nun gehört, es betrifft nicht bloß Frauen. In letzter Zeit geben auch Männer zu, dass sie unter Migräne leiden. Sag doch nochmal den Namen dieses Gerätes. Wie heißt das genau? Sauerstoffoxidationsgerät. Sauerstoffoxidationsgerät. Nach Manfred von Ardenne. Ja, das muss für dich ja dann auch mit 55 irgendwie auch ein neuer Lebensanfang gewesen sein. Ja, ne? Ist es auch. Wenn man so viele Jahre gelitten hat. Also ich in meiner Jugendzeit tanzen gehen konnte ich schon, aber meistens musste ich dann viel früher gehen. Ich konnte keine Verabredung treffen. Also das war schon damals ganz schlimm für mich. Das glaube ich. Du bist heute 61 Jahre alt. Jetzt bin ich 61. Heißt das wirklich, dass du jetzt 6 Jahre schmerzfrei gelebt hast? Ja. Tolle Sache, ne? Ja. Ist wirklich ganz toll. Ich wünsche dir, dass das noch viele, viele, viele Jahre so bleibt. Ja, danke schön. Alles Gute, Regina. Tschüss. Und ich wünsche den Migränepatienten, dass sie auch Erfolg haben mit diesem Gerät. Ja, ich schließe mich an. Tschüss, Regina. Tschüss. Ein Namensvetter, Jürgen, 34 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, da ist der Jürgen, hallo. Ja, Jürgen, was hattest du für eine Krankheit? Ne, ich habe Angstzustände gehabt, also totale, also ich bin auch seit 17 Jahren beim Nervenarzt und immer so Angstzustände und Herzrasen und habe ich mir gedacht, na, ich sterbe und immer so Krankenauto die letzte Zeit geholt und immer, also Leute da, also in meinem Krankenhaus gekommen und auch in die geschlossene gewesen und kein Arzt konnte feststellen, was ich unbedingt habe. Die haben immer gemeint, das ist seelisch, Psychose und Angstzustände und ich muss sagen, seit 5 Monaten ist das jetzt besser geworden. Und durch was? Und durch was? Das ist irgendwie wie eine Wunde. Und zwar, weil ich Ich habe so einen Gospelchor mal gehört bei uns. Was hast du gehört? Ein Gospelchor. Ein Gospelchor, ja. Und der war bei uns, also ich bin in Coburg, das ist in Bayern. Mhm. Und den habe ich mal gehört und dann habe ich gedacht, nee, das kann doch gar nicht sein, weil irgendwas hat sich doch in meinem Leben irgendwas geändert, weil man muss immer sagen, weil kurz davor, ich konnte nicht von Haus aus, ich habe immer Angst gehabt. Mhm. Ich konnte kein Auto mehr fahren, ich konnte überhaupt nichts machen. Ich musste mir Tabletten schlucken, aber die muss ich jetzt auch noch machen. Hast du denn, um mir ein Bild zu machen, wie du gelebt hast, hast du beispielsweise in all den Jahren, 34 bist du jetzt, also 17 mhm. Jahren hast du diese Krankheit, dieses Leiden, hast mhm. du konntest du überhaupt einem Beruf nachgehen? Ich war Altenpfleger früher. Du warst Altenpfleger, was heißt früher? Bis zu welchem Alter? Also bis vor 2 Jahren. Bis vor 2 Jahren. Und seit 2 Jahren bist du... Also bekomme ich Rente. Bekommst du Rente aufgrund dieser Erkrankung, mhm. dieses Leidens. Mhm. Mhm. Also dann muss es ja schon sehr schlimm sein, wenn man das so anerkennt, dass du auch eine Rente bekommst. Weil ich bin jetzt Frührentner und das hat mich immer total geschockt, weil ich habe immer total gern also mhm. voll gearbeitet und, mhm. und dann... Hast du denn, hat diese Krankheit auch zur Folge, dass du sehr einsam gelebt hast die letzten Jahre? Ja, weil meine Eltern sind verstorben. Also mein Vater ist an 90 an einem Gehirntumor verstorben mhm. und 96 ist meine Mutter verstorben. Und du lebst alleine? Ich lebe allein, ich mhm. habe nur meinen Hund. Du hast deinen Hund. Mh. Und seit 2 Jahren, könnte ich mir vorstellen, geht es dir dann besonders schlecht, wenn man dann auch den ganzen Tag allein zu Hause sitzt und mhm. mit sich beschäftigt. So, jetzt erklär das mir genauer. Jetzt hast du einen Gospelchor gehört und danach ist irgendwas in Gang gekommen bei dir? Ja, dann ist was in Gang gekommen. Was ist denn da in Gang gekommen? Sagen, ich war nicht gläubig davor. Mhm. Ich konnte auch nicht in die Kirche, aber was hingehen. Und seit ich den Chor gehört habe, da hat sich irgendwas in mir geändert und kann es sein, dass du dadurch gläubig geworden bist? Ja. Ja. Ich bin gläubig geworden. Durch diesen Chor, durch die Eindrücke des Chores. Und durch den Chor und jetzt kann ich auch wieder Auto fahren. Ich zum Beispiel, ich fahre bis auf Hof, das sind ungefähr so 70 Kilometer mhm. von Weidhausen weg. Mhm. Und jetzt bin ich so froh, dass ich mitfahren kann. Also ich fahre allein mit dem Auto, ich singe mit. Ich kann Auftritte mitmachen, zum Beispiel letzten Samstag haben wir in die Kirche gespielt, haben wir 2 Stunden Auftritt gehabt. Ach, du bist dann jetzt in dem Chor richtig mit dabei, oder? Ja, ja, ich singe jetzt voll mit. Du singst voll mit. Das ist also eine tolle Therapie, würde ich dir mal sagen. Weil und du hast jetzt seit dieser Zeit keine Angstzustände mehr? Nee, ich habe keine Angstzustände mehr. Und du würdest sagen, dass es dir seit dieser Zeit, was noch gar nicht lange ist, gut geht? Mich geht's also seit 17 Jahren geht's dir am besten, wie du es überhaupt sagen kannst. Nee, ich war irgendwie immer also gefangen, weil ich mal zu Selbstmordgedanken gehabt mhm. habe. Und ich war viel auch in der also. Geschlossenen Abteilung und alles. Und aber ja. ich muss sagen, also seit ich den Chor jetzt habe, geht's mich besser. Mensch, das ist ja toll. Manchmal sind es die einfachsten Sachen, ne, die den Leuten helfen. Du hast jetzt Anschluss an einen Gospelchor, singst damit und dir macht es Spaß. Es tut deinem Herzen und deiner Seele gut. Was willst du mehr? Aber ich muss immer sagen, also das ist nicht jeden Tag. Früher Kuchen, Eierkuchen. Zum Beispiel heute habe ich auch gedacht, na, mich geht es wieder schlecht und mhm. das geht wieder los. Aber da muss ich mal so, ich habe da meinen Chor und ich habe da meinen Hund. Aber lieber Jürgen, ich hoffe sehr, dass du weiter mit diesem Chor so verbandelt bleibst. Und dass dir dieser Chor so gut tut und vielleicht auch der daraus resultierende Glaube, der mit der ganzen Sache verbunden ist. Ich drücke dir beide meine Daumen. Alles, alles Gute. Mhm. Tschüss, Jürgen. Weil ich hoffe, doch, dass das so gut bleibt. Ja, das hoffen wir alle für dich. Und auch die, wo Angstzustände haben, die muss immer sagen, also, weil man muss immer an sich selber glauben, weil man das nicht macht, dann hilft das nicht. Davon bin ich auch überzeugt, ja. Alles Gute. Ja. Tschüss, okay. Jürgen. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Miri. Hallo? Miri, heute sind die seltsamen Namen dran. Miriam. Ria, Miri. Miriam, kurz ja, Miri genannt, 24 Jahre alt. Ja. Bei mir geht es darum, ich habe 8 Jahre lang Psoriasis gehabt. Was ist das? Eine Hautkrankheit, eine Art Verwandtschaft von Neurodermitis. Mhm. Nur schwer schuppend und ganz rot und dick auf dem ganzen Körper. Mhm. Und vor 6 Wochen bin ich zum Hautarzt gegangen, zu einem neuen, mhm. und habe vorher schon jahrelang Cortison genommen und hat alles nichts gebracht. Zum Beispiel, wenn ich ins Geschäft kaufen gegangen bin, hat mir die Kassiererin das Geld nicht in die Hand gegeben, vor lauter Angst, es könnte ansteckend sein. Also es war auch an der Hand sichtbar? Ja, ja, überall. Im Gesicht auch? Im Gesicht weniger, aber dafür am ganzen Körper und halt vorwiegend an den Händen extrem. Ja, und vor 6 Wochen bin ich zum Hautarzt und der hat mich dann auf Fumarsäure angesprochen. Das ist ein Stoff, der dem Körper dann wohl fehlen würde, so wie er mir das erklärt hatte. Ja. Und die hat er mir dann verschrieben, nachdem er mir Blut entnommen hatte. Und die musste ich dann eine Woche eine nehmen, die zweite Woche zwei, Kapseln. In der dritten Woche drei. Und jetzt seit ungefähr 3 Wochen bin ich komplett erscheinungsfrei. Das ist ja unglaublich, nach 8 Jahren. Nach acht Jahren Leiden. Ja. Nur weil diese Säure in deinem Blut gefehlt hat, in deinem Körper gefehlt hat. Ja, so wie er mir das erklärt. Also eine ganz harmlose Substanz vermutlich. Ja, ich denke. Ja. Die überhaupt keine Nebenwirkung hat, wenn man sie sich zufügt? Doch, etliche. Etliche? Zum Beispiel eventuell, also sie könnten auftreten, müssen aber nicht. Erbrechen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Sind aber bisher nicht aufgetreten? Gar nicht. Ne? Gar nicht. Und du fühlst dich wie neu geboren, hast ein neues Hautkleid an quasi. Ja, ja, genau. Nein, das ist ja doll. Und nur ist diese Fumarsäure sehr wenig bekannt. Ist es denn so, dass jetzt mit dieser einmaligen Therapie, ist es damit getan oder musst du das jetzt immer einnehmen? Nein, bis ich jetzt ganz erscheinungsfrei bin, also ich habe jetzt noch einige Rötungen, muss ich sie noch 3-mal am Tag nehmen und danach nur noch jeden Tag eine. Aber das dann immer, oder wie? Und das sehr wahrscheinlich immer, ja. Aber wenn es nur das ist. Wenn es nur das ist und da keine gravierenden Nebenwirkungen auftauchen, dann hast du aber einen pfiffigen Arzt entdeckt. Ja, auf jeden Fall. Und der, mit dem du vorher dazu gegangen warst, der ist da überhaupt nicht drauf gekommen? Nein, ich habe ihn auch darauf angesprochen. Nur war ich damals schwanger und da konnte ich das nicht nehmen. Und er hat auch sowieso davon abgeraten, wegen den Nebenwirkungen. Also, ich gratuliere dir und hoffe, dass du gesund bleibst. Ja. Danke. Domian, ich wollte noch etwas zu dem jungen Vorredner gegen Marihuana sagen. Und zwar ging es darum, dass es im Hirn verblöden würde. Und also ich rauche das auch schon ewig lange und ich bin noch nicht verblödet. Das, also, ich das jetzt macht auch nicht abhängig. Das habe ich jetzt gemerkt. Obwohl man sollte schon warnen, das finde ich schon in Ordnung, dass man da vorsichtig mit umgeht. Ja. Alles Gute. Okay, Juri, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir ganz kurz noch Karin. Karin ist 58. Dummerweise habe ich nicht mehr viel Zeit, aber wir versuchen es, Karin. Domian. Hallo. Ich sag's nur ganz kurz. Ja. Also meine Vorredner, nicht die Neurodermitis, sondern die Migränepatientin. Ja. Ehemalige Migränepatientin, die hat, genauso ging es mir auch. Ich habe seit dem 15. Lebensjahr ganz schwere Migräneanfälle gehabt. Also so schlimm mit Sehstörungen, wie gesagt, Gesichtsfeldausfall, kreisrund und wie eine Scheuklappe. Rechtsseitig hatte ich es immer. So stark, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand musste manchmal vor Schmerzen. Ich wusste nicht mehr, wohin. Nichts half, hörst du? Ja, ist so gut, ja. Nichts half. Ich hatte alles durch. Ich komme aus den Neubundesländern. Ergofin-Präparate, die ja nun auch sehr gefährlich sind, was man auch den Leuten nicht sagt. Also junge Frauen, die solche aus Mutterkorn solche Präparate nehmen, da kann es bei Schwangerschaften zu schwersten Veränderungen kommen. Was hast du denn genommen? Wie bitte? Was hast du genommen? Was hat dir geholfen? Das habe ich genommen, das im Anfall, nur den Anfall, nee, aber die Ursache nicht, ja. Ja. Und dann hatte ich, also seit dem 15. Lebensjahr und also Anfang der 90er Jahre, habe ich eine Ärztin aufgesucht, eine praktische Ärztin. Und die sagte, die hat auch Migräne. Und die hat zu mir gesagt, versuchen Sie doch mal Magnesium mit Vitamin E. Magnesium mit Vitamin E. Und das hilft mir immer. Und seitdem bin ich völlig ohne Migräne. Völlig ohne Migräne. Nach, ja. Wir sagen es nochmal, nach wie viel... Das muss ein Magnesiummangel gewesen sein, vielleicht auch das Vitamin E. Es geht mir vom Kopf her, der ist klar, also, ich bin so selig darüber. Ist ein wunderbarer Tipp, weil da kann man auch nicht viel mit falsch machen. Nee, Magnesium mit Vitamin E nehmen. Kann man ja mal ausprobieren. Kann man ausprobieren, ja. Ich nehme da ein bis zwei Kapseln täglich. Ja. Auch meine Krämpfe bin ich los. Karin, jetzt müssen wir Schluss machen. Aber du hast es noch das gesagt. Das kann ich nur mal sagen. Das vielleicht ist kann ich da jemanden sehr schön helfen, und sehr wichtig. Das mal ausprobieren. Vielen Dank, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Das war unsere Sendung. Ich hatte eine unheilbare Krankheit. In der Technik Jeanette Krause. Morgen sind wir ganz offen für alle eure Themen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage Bye-bye. Bis morgen. Bye-bye.